Kapitel 8 Meine Wohnung Aufgabe 4a Die Einrichtung planen. Komm, Daniela, planen wir doch mal. Wohin stellen wir unsere Möbel? Was haben wir denn schon alles hier? Die Waschmaschine. Kommt die in die Küche oder ins Bad? Am besten ins Bad, oder? Na, einverstanden. Die Waschmaschine ins Bad. Und die Regale? Vielleicht ins Wohnzimmer? Nee, das finde ich langweilig. Aber im Flur haben wir Platz. Da passen sie super hin. Okay. Aber dann kommt der Schrank ins Wohnzimmer. Ja, gern. Da haben wir dann zusammen Platz. Na, mein Bett kommt natürlich ins Schlafzimmer. Das war aber schwierig. Und der große Esstisch? In die Küche oder ins Wohnzimmer? Also ich finde, in die Küche. In der Küche ist es immer gemütlich. Das stimmt. Aber ich lese gern im Wohnzimmer. Dann kommt das Sofa ins Wohnzimmer. Genau, dann kannst du lesen und ich im Internet surfen.